und die Beine sind auch schon ziemlich matt. Und du hörst passanten Fluchen. Deine Lippen öffnen sich fast von allein. Doch du weißt genau, es darf nicht sein. Du setzt dich auf die Bank an den Rand vom Park, machst die Augen zu. Und du lauschst in dich hinein. Du hast gehofft, in dir wäre nun endlich wieder Ruhe.